Erster sicher kommt ein Tag des Herrn. Dann wird man deine Beute in deiner Stadt verteilen. Zweiter, ich werde alle Völker gegen Jerusalem sammeln, um zu kämpfen. Die Stadt wird erobert. Die Häuser werden ausgeraubt und die Frauen misshandelt. Die Hälfte der Stadt wird gefangen genommen. Der Rest der Menschen bleibt aber in der Stadt. Dritter, aber der Herr wird kommen. Er wird gegen diese Völker kämpfen. Er wird kämpfen wie früher an einem Kampftag. Vierter, an diesem Tag wird der Herr auf dem Ölberg stehen. Der Ölberg liegt östlich von Jerusalem. Der Berg wird sich in der Mitte teilen. Es entsteht ein sehr großes Tal. Ein Teil des Berges geht nach Norden, der andere nach Süden. Fünfter, ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen. Das Tal zwischen den Bergen reicht bis Asal. Ihr werdet fliehen wie damals vor dem Erdbeben. Das war zur Zeit von König Usia in Juda. Aber der Herr, mein Gott, wird kommen. Alle Heiligen werden mit ihm sein. Sechster, an diesem Tag wird es keine Hitze geben. Es wird auch keine Kälte und keinen Frost geben. Siebter, es wird ein besonderer Tag sein. Der Herr kennt diesen Tag. Es wird keine Nacht geben. Auch am Abend wird es hell sein. Achter, an diesem Tag wird frisches Wasser aus Jerusalem fließen. Die Hälfte fließt zum östlichen Meer. Die andere Hälfte fließt zum westlichen Meer. Das wird im Sommer und im Winter passieren. Neunter, der Herr wird dann König über das ganze Land sein. An diesem Tag wird es nur einen Herrn geben. Und es wird nur einen Namen für ihn geben. Zehnter, das ganze Land wird flach wie eine Ebene. Es reicht von Geba bis Rimmen im Süden von Jerusalem. Jerusalem aber wird hoch sein und feststehen bleiben. Es reicht vom Benjamintor bis zum alten Tor und zum Ecktor. Es reicht auch vom Turm Hananel bis zu den Königskeltern. Elfter, die Menschen werden dort wohnen. Es wird keinen Fluch mehr geben. Jerusalem wird sicher sein vor jeder Gefahr. Zwölfter, der Herr wird die Völker bestrafen. Diese Völker haben gegen Jerusalem gekämpft. Die Strafe wird so sein, ihr Fleisch wird verfaulen, während sie noch stehen. Ihre Augen werden in den Höhlen verfaulen. Ihre Zunge wird im Mund verfaulen. 13. An diesem Tag wird der Herr große Verwirrung über sie bringen. Sie werden einander angreifen. Jeder wird gegen den anderen kämpfen. 14. Auch Juda wird gegen Jerusalem kämpfen. Dann wird man den Reichtum aller Völker sammeln. Es wird viel Gold, Silber und Kleider geben. 15. Die gleiche Strafe wird auch die Tiere treffen. Das sind Pferde, Maultiere, Kamele, Esel und alles Vieh in den Lagern. 16. Alle Völker, die gegen Jerusalem gekämpft haben und überleben, werden jedes Jahr nach Jerusalem gehen. Sie werden sich vor dem Herrn, dem König, verbeugen. Sie werden auch das Laubhüttenfest feiern. 17. Wenn ein Volk nicht nach Jerusalem geht, um sich vor dem Herrn, dem König, zu verbeugen, dann wird es in ihrem Land keinen Regen geben. 18. Wenn das Volk Ägypten nicht nach Jerusalem geht, dann wird es die gleiche Strafe treffen. Der Herr bestraft damit alle Völker, die das Laubhüttenfest nicht feiern. 19. Das ist die Strafe für Ägypten. Es ist auch die Strafe für alle Völker, die das Laubhüttenfest nicht feiern. 20. An diesem Tag wird auf den Pferdeglocken stehen, dem Herrn geweiht. Die Kochtöpfe im Tempel des Herrn werden groß sein. Sie werden so groß sein wie die Schalen vor dem Altar. 21. Jeder Topf in Jerusalem und Juda wird dem Herrn geweiht sein. Alle, die opfern wollen, werden kommen. Sie werden Töpfe nehmen und darin das Opferfleisch kochen. An diesem Tag wird es keine Händler mehr im Tempel des Herrn geben.